sahabban annabu managarta zaban ku kuma gwarzai wallahi kun yi sadaukarwa sahabban annabu managarta zaban ku kuma gwarzai wallahi kun yi sadaukarwa bismillah sarukin hikima ka taimake ni zan yi hidima umma su kaunar al'umma sahabban annabu masu girma me bun su san bashi nadama a rayuwa bai taɓewa sahabban annabu managarta zababbu kuma gwarzaye wallahi kun yi sadaukarwa min ka salati ya Allah ka annabu Taha rasulillah da en gidan sabihibullah taraka ka bayin Allah kaunar su ce kaunar Allah mai san kusan bai rudewa sahabban annabu managarta zababbu kuma gwarzaye wallahi kun yi sadaukarwa sahabban annabu gaida ku managarta ba ku da shakku lallai mun ga kwarewar ku abun tafarkin khaliqinku mun ga yaqini a gare ku kan islam kun yi dagewa sahabban annabu managarta zababbu kuma gwarzaye wallahi kun yi sadaukarwa rike saƙonnin Allah kun fa'isar babu kasala kun yi yaƙi da aduwullah kun taimaka wa manzon Allah kun tsaya kan babu matsala kiran Allah kun yi amsawa sahabban annabu managarta zababbu kuma gwarzaye wallahi kun yi sadaukarwa zuciyoyinku fa ba rauni a cike take fa da imani burinku dai a yi muku nuni da aikin kirki da bayani a kan tafarkin addini rige-rige kuke da kamawa sahabban annabu managarta zababbu kuma gwarzaye wallahi kun yi sadaukarwa sahabbai haske ne duba cikinsu ba sa yin gaba addini shi su sa gaba tawali'u kuma ba su daina ba burinsu islam ta ja gaba ta ko ina ai ta riƙewa sahabban annabu managarta zababbu kuma gwarzaye wallahi kun yi sadaukarwa me ku yaƙi fa zalunci kafurci da munafunci fasikanci har da ha'inci lalaci a shararanci butulci har annamimanci kun yi faɗa don a denawa sahabban annabu managarta zababbu kuma gwarzaye wallahi kun yi sadaukarwa sahabbai kun yi sadaukarwa dukiyoyinku kun badawa har rayuwarku kun miƙawa ga rabbi don sanda cewa igiyar Allah ku riƙewa wallahi ku kwida cewa sahabban annabu managarta zabar ku kuma bar zai wallahi kun yi sadaukarwa matsaloli kun yi shigewa dauri kisa da azabtarwa cutarwa da muzgunawa wulakanci kun yi ganowa bisa ku kun yi canzawa a rayuwa a yi dubawa sahabban annabu managarta zababbu kuma bar zaye wallahi kun yi sadaukarwa kiran Allah kun yi kamawa saƙonsa kaf kun damƙewa sunnar annabu kun riƙewa koyi da shi kan faɗakarwa ƙur'ani hanyar ganewa sahabbai duk kun yi kamawa sahabban annabu managarta zababbu kuma bar zaye wallahi kun yi sadaukarwa